Zu Ehren der Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK schickte an ihn jüngst Dr. Nikki Iambo, amtierender Präsident der Republik Namibia, ein Glückwunsch-Telegramm. Er äußerte seine Zufriedenheit damit, dass die guten diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Regierungen und Völkern ununterbrochen aufrechterhalten werden. Er wünschte dem Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit und Erfolge bei der Arbeit und dem Volk der DVRK Fortschritte und Gedeihen.